Jack Flatnose war noch nicht weit in seiner Geschichte gekommen, als Kitty Meadow das Spiel, das sie mit dem Mond oder das er mit ihr betrieben, aufgab, die Treppe unhörbar weiter hinanstieg und, sich im dunklen Gewand zurechtfindend, der Tür gegenüber, von der noch einige Stufen zum Laternenapparat hinaufführten, an eine andere Tür anpochte. Fast wie erschreckt rief eine Stimme: »Herein!« Und Kitty öffnete und trat ein. Es waren zwei Zimmer, die, später für die Turmwächter bestimmt, gegenwärtig von Herrn Winstanley bewohnt wurden. Allein man hätte nach dem einfachen Wesen, mit dem er drunten augenblicklich inmitten seiner Untergebenen am Tisch saß, nicht erwartet, dass er für einen vorübergehenden Aufenthalt, denn die beiden Gemächer waren verhältnismäßig noch nicht lange bewohnbar, einer so kostbaren Einrichtung bedurft habe. Es war das vielleicht noch umso auffälliger, als er am nächsten Morgen seine Aufgabe beendet hatte und den Turm für immer verlassen sollte. Und trotzdem vor wenigen Wochen erst der größte Teil der wertvollen Ausstattungsgegenstände für die Zimmer auf einem eigenen Schiff von Plymouth eingetroffen war. In der Tat musste es dem unvorbereitet Eintretenden eher den Eindruck erregen, als ob er in das aristokratische Boudoir eines Schlosses anstatt in das Wächtergemach eines Leuchtturms gelangt sei. Mit Ausnahme der etwas zu niedrigen Decke erschien alles untadelhaft, dass selbst Kitty Meadow, welche die Zimmer längere Zeit nicht betreten haben mochte, einen Moment befremdet auf der Schwelle innehielt. Eine reich ziselierte Lampe, ein Kunstwerk für die Zeit, erhellte den Raum mit wohltuendem Licht, das von matt geschliffener Kristallkuppel gedämpft wurde. Der Boden war mit schweren Teppichen belegt, die jeden Schritt unhörbar machten, die Fenster mit herabgelassenen seidenen Vorhängen geschlossen. Hundert Dinge, die Bequemlichkeit verleihen und den Eindruck der Behaglichkeit erregen, füllten den Raum. Wertvolle Bilder schmückten die Wände, teils meisterhafte Seestücke, teils Bilder mythologischen Inhalts, auf denen die vollendeten, anmutig entzückenden Körperformen ebenfalls den Künstler verrieten. Wer bei Tage an der sonderbaren Pagodenfigur des Eddystone-Turms vorübersegelte, mochte schwerlich vermuten, welch reich ausgestattetem Inneren die raue Wirbelklippe als Grundmauer diente. Der matte Schein der Lampe fiel durch eine geöffnete Tür ins Nebenzimmer, das er indes nicht mehr zu erhellen Kraft besaß. Nur geheimnisvoll glühte von dort der purpurne Vorhang eines Himmelbettes herüber, der sich in der Zugluft, die der Sturm draußen ins Zimmer hineindrückte, ab und zu leise bewegte, dass es aussah, als ob der Lichtschein manchmal wie Feuer daran herniederrieselte. Die Lampe brannte auf der golddurchwirkten Decke eines mäßig großen, runden Tisches, hinter dem sich ein Divan befand. Neben diesen, gleichfalls an den Tisch gerückt, stand ein hoher, steif geschnörkelter Armsessel, und in ihm saß die fremde Dame, die am Nachmittag gekommen, von Herrn Winstanley empfangen und hinaufgeleitet und seitdem den Blicken aller übrigen Bewohner und Gäste des Turmes entschwunden war. Jack Flatnose mochte wohl recht haben, dass sie eine Fürstin sei. Ihre Kleidung war von ungewöhnlicher Pracht, wie sie eher an den königlichen Hof als hierher passte. Ihr Nacken und ihre feinen Handgelenke von reich funkelndem Geschmeide umschlossen. Ein weiter, tiefer Ausschnitt des Gewandes vorn hätte den größten Teil der Brust enthüllt, wenn nicht feine, bauschende Spitzen einen Schleier darüber gebreitet, der sich unter fast ängstlich tiefen Atemzügen schnell wechselnd senkte und hob. Die Fremde richtete die meerblauen Augensterne ihres blassen Gesichtes auf Kitty Meadow. Es war, als ob ihre Brust ruhiger atmete, wie sie das Mädchen gewahrte. Dann sagte sie freundlich: »Bist du es, mein Kind, von der Winstanley mir gesprochen?« »Ja«, antwortete Kitty, mit einem hübschen Gruß, doch ohne die Augen von dem Gesicht der Fremde zu verwenden. »Ich bin es, gnädige Frau, und ich heiße Kitty Meadow.« Die Dame errötete leicht bei der Anrede und sagte schnell: »Das ist ein hübscher Name. Er duftet nach Junitagen und grünem Wald, als gäbe es keine Stürme und keine angstvollen Nächte wie diese. Ich hatte eine Gespielin, die hieß auch Käthchen und heiratete einen Mann, den sie fürchtete, und starb im Kindbett.« Fürstlich hochmütig war das wenigstens nicht gesprochen. er fast mädchenhaft bang, daß kitty, die etwas ganz anderes erwartet haben mochte, beinahe verlegen dastand. »Darf ich euch beim Auskleiden behilflich sein, gnädige Frau?« fragte sie. Das Rot kam wieder und stieg an den Schläfen der Angeredeten höher als vorher hinauf. »Ich bin keine Frau. Ich bin ein Mädchen, wie du«, versetzte sie langsam. Sie sah Kitty einige Augenblicke groß an, dann legte sie plötzlich mit einer heftigen Bewegung den Arm um den Hals. »Ich fürchte mich so«, sagte sie, und ihre Stimme verriet, dass sie Tränen zurückhielt. »Du siehst gut aus. Bleib bei mir, bis der Tag kommt. Ich bitte dich.« In Kittys Augen glänzte ein mitleidiger Strahl auf. Sie blickte antwortlos über den schönen Nacken der Fremden fort, die sich aufrichtete und hinzufügte. »Ich sah es dir drunten schon an. Du bist anders als die wilden Gesichter, die sich an die Tür drängten, wie ich kam. Ach, weshalb bin ich gekommen? Und darum bat ich Winstanley, er möge dich senden, wenn ich Dienste bedürfte.« Der Ton, in dem sie es gesagt, klang wie zuvor, aber in den Worten lag doch unverkennbar die vornehme Dame, die nur in Ermangelung einer Standesgenossin und in der Furcht der Einsamkeit auf dem sturmdröhnenden Turm sich dem einzigen Wesen ihres Geschlechtes gleichsam schutzsuchend in die Arme warf, wie ein in den Wellen versinkendes Königskind den Bettler umklammert, den der Zufall zu seiner Rettung herbeigeführt. Kittys feines Ohr vernahm es durch den schmeichlerischen Klang, und sie versetzte ruhig. »Ich bin zu euren Diensten befohlen, gnädiges Fräulein. Gebietet mir, was ich tun soll.« Empfand das vornehme Herz diesmal ebenso fein wie das des Kindes aus dem Walde? Sie errötete wieder, und es war eine Röte des Herzens, die in ihre Schläfe stieg. »Ich weiß, dass du nicht auf dem Eddystone bist, um zu dienen und Befehlen zu gehorchen«, erwiderte sie, »sondern dass es dir Freude macht, wie eine Möwe, lange Flügel schlagend über dem Wasser stehen kann, hier zwischen Himmel und See auf den Tag zu warten, wo dies Riesenwerk fertig ist und du von dannen fliegst. Ich habe Winstanley nach dir gefragt, daher weiß ich es, denn dein Wesen fiel mir auf, dass du nicht zu den anderen gehören konntest. Er hat mir von deiner Herkunft erzählt, dass du ein sonderbares und ein mutiges Mädchen bist und das abergläubische Volk dich für eine Hexe hält. Aber wenn eine Hexe so gut und freundlich dreinblicken kann wie du, da habe ich keine Scheu vor ihr, sondern fasse ihre Hand, wenn etwas mir Furcht erregt.« Sie tat es, wie sie es sagte, und fuhr mit bezaubernd lächelnden Lippen fort. »Und sage, ich nenne dich Käthchen, nenne mich auch so, wie ich heiße, denn es klingt mir beruhigender ans Herz, wenn mich jemand hier im Geheul und Zischen, als ob böse Geister rundum auf mich lauerten, weil mich da ein Mund, wenn auch dein Mund, mich Harriet nennt, wie...« Sie hielt inne, als bereue sie das letzte Wort, das Kitty es unwillkürlich wiederholt. »Wie...« »Wie meine Mutter und meine Schwester es taten, als sie lebten«, ergänzte Harriet schnell. Kitty Meadow sah an ihr vorüber ins Licht. »Wenn eine Möwe lange Flügel schlagend in der Luft steht, da hat sie ein Ziel im Auge, auf das sie sich hinabschnellen will«, sagte sie langsam. »Ich habe keines, also passt das Bild nicht für mich. Doch wenn eine Möwe weit her vom Lande kommt, wo ihr Nest im Uferhang gebaut ist, und eine lange Sturmnacht hindurch sich auf eine öde Klippe im Meer niederlässt, welches Ziel kann die im Auge haben, Miss Harriet?« Ein klein wenig langsamer noch als die anderen kam das letzte Wort wohl von ihren Lippen. Aber doch klang es natürlich, ungezwungen, als liege für sie nichts Besonderes darin, eine vornehme Dame so vertraulich anzureden. Es klang, als würde Kitty die Königin auch in gleicher Weise ohne Scheu anzusprechen vermögen, wenn sie es verlangen sollte, und dass Kitty Meadow jedenfalls nichts von einer Gnade darin empfände, wenn jene es täte. Lady Harriet antwortete sogar unwillkürlich: »Ich danke dir, denn es tut mir wohl, und du sprichst meinen Namen hübsch aus.« Allein, sie tat es sichtlich nicht unbefangen, sondern in den Augen, die sie auf Kitty heftete, lag zugleich eine Frage, ob sie auf die unter dem zuerst von ihr gebrauchten Bild versteckte Frage, welche das Mädchen an sie gerichtet hatte, erwidern solle oder nicht. »Wofür hältst du mich, Käthchen?« sagte sie zaudernd, da Kittys Augen den ihrigen standboten. »Es wurde unten gesagt, ihr wäret eine Fürstin. Und weshalb meinte man, dass ich heute hierher gekommen? Weil ihr an Herrn Winstanleys Werk teilnehmet und der Einweihung desselben beiwohnen wolltet.« Lady Harriets Augen gingen an denen des sonderbaren Mädchens, die, unausgesetzt wie forschend standhielten, vorbei. »Glaubst du es auch, Käthchen?« »Das Letzte oder das Erste oder was?« Kitty hatte offenbar die Wahl, zu antworten, worauf sie wollte, und sie wählte wohl das, worauf zu erwidern ihr am besten passte. »Da Herr Winstanley morgen den Turm verlässt und der größte Teil dieser sonderbaren Ausstattung...« Der Blick der Sprecherin glitt wie zufällig durch die offene Tür des Nebenzimmers, aus dem nur der purpurne Vorhang eigentümlich herüberfunkelte, »erst vor wenig Tagen auf Herrn Winstanleys Befehl hierher gelangt ist, so liegt's nahe, dass diejenigen Recht haben, welche eine, eurem fürstlichen Range gezollte Ehrerweisung darin gewahren.« Das Wiesenkätzchen aus Dartmoor Vault wusste seine Worte geschickt zu stellen, als ob es mit der Fürstin, von der die Rede war, auf glattem Hofparkett zusammengetroffen wäre und besser vielleicht nach seinen Augen, denn bei dem Blick, den Kitty, während sie sprach, zur Seite gleiten ließ, erglühte Lady Harriets bleiches Gesicht bis an den blondgelockten Rand ihrer schönen Stirn hinauf. Ihre lange, schmale Hand, die sie auf die Lehne des hohen Armsessels gelegt hatte, schloss sich fest um das Holz, und sie setzte sich, hastig atmend, wieder auf den Platz zurück, den sie verlassen, als das Mädchen eingetreten. »Es ist spät, und ihr werdet heute niemand mehr sehen wollen«, sagte Kitty in gleichgültigem Ton. »Darf ich euch bei eurem Haar behilflich sein, Miss Harriet? Es ist reich, und man sieht es ihm an, dass ihr des Beistandes dazu bedürft.« Es war, als trüge sie selbst ein Verlangen, danach zu tun, wozu sie sich erboten. So schnell streckte Kitty Meadow auf das stumme Kopfnicken der Dame ihre Hand nach dem ungewöhnlich schönen, mattblonden Haar derselben aus, dessen feine und seidenartig biegsame Fäden sie wie prüfend durch ihre Finger gleiten ließ. »Ja, ich bitte dich, Käthchen«, erwiderte Harriet, ihre stumme Bejahung wiederholend. »Wenn ich dir einen Dienst leisten kann, sag es mir auch. Mir ist, wir zwei sind hier zu Schutz und Trutz heute Nacht verbunden, als lebten wir auf einer öden Insel, und eine von uns müsste wachen, während die andere schliefe. Ich bitte dich, sing mir ein Lied derweil, oder erzähl mir ein Märchen, wie du es drunten manchmal tust, hört ich, dass die wüsten Gesellen still werden und dir zuhören. Denn ich bin wie ein Kind, das sich nicht fürchtet, solange jemand mit ihm spricht.« Kitty hatte gewandt das lange Haar der Sprecherin gelöst, dass es ihr bis weit über die Hüften herabfloß und nach vorn auf der grünen Seide des Gewandes wie Goldfäden glänzte. Eine seltsame Mischung von Zuneigung und Misstrauen lag in Kittys über dem Haupt der Fremden nachdenklich fortblickendem Gesicht, aus dem das zweite mehr und mehr schwand. Und plötzlich sagte sie, ihre Lippen herabneigend, und das schöne, weiche Haar küssend. »Ihr seid ein liebes Kind, Harriet, über dessen Ruhe ich gern wachen würde, obgleich ich wohl nicht älter bin als ihr. Ich muss tun, was ihr wollt, und will euch ein Lied singen, damit euer Herz nicht so eilig schlägt.« Kitty sann einen Augenblick nach und sang leise. »Ach weh dem Tag, da ihn mein Herz erkor, da die Sonne in seinen Augen lag und über meinen der Flor. Aus stillem Grund rief mich sein Mund empor, um einen Kuss von diesem Mund, an dem ich die Seele verlor. Ach weh, ich bog mich ihm, wie dem Wind das Rohr. Er pochte um Mitternacht, und ich zog den Riegel von meinem Tor. Sein Mund war warm, und die Worte, die er schwor, ich ließ mich halten in seinem Arm, wie keiner mich hielt zuvor. Nun weh dem Tag, der ihn mein Herz erkor, da ich der Falschheit am Busen lag und meinen Kranz verlor.« »Das ist ein traurig Lied«, sagte Harriet, »das nicht heiter macht und den Aufruhr draußen nicht vergessen lässt. Weißt du nicht ein fröhlicheres?« »Es ist aus einer alten Mähre vom Eddystone«, antwortete Kitty Meadow. »Aber wenn ihr wollt, kann ich euch ein Maienlied singen. O lass mich sterben in Sommerzeit und begrab mich auf blühender Halt. das ist kein tod wenn im hochzeitskleid der kuckuck noch ruft überm wald doch die zuhörerin unterbrach sie nach der ersten strophe du treibst spott mit mir ist das ein maienlied wie käme der tod zum mai nun so sing ich euch ein anderes maienlied das ihr vielleicht lieber hört rief kitty lachend selbst ungesehen streiften ihre augen forschend von der seite über harriets gesicht und sie sang eine junge maid die in liebe wacht ist gar ein gebrechlich ding sie ist wie der schnee der in maiennacht noch eh er fiel zerging denn nachts mir am bett dem mein herz zu hold meine hand begehrend stand ich wollt's nicht reichen um gurnicht und gold doch tat es meine hand er hielt sie in seiner und bog sein gesicht einen kuß nur erflehend herab ich wollt ihn nicht geben um alles nicht doch war's mein mund der ihn gab und er beugte sich tiefer und flüsterte leis ins ohr mir er täte das nie was dulden ich würd um keinerlei preis und doch duldeten oh sagte harriet die während der letzten verse unruhig den kopf bewegt hatte ihr ins wort fallend oh was sind das für dinge die du singst mädchen wahrheit lachte kitty dies nicht zum ersten mal und nicht zum letzten mal gewesen denn eine junge maid die in liebe wacht ist gar ein gebrechlich ding sie ist wie der schnee der in maiennacht noch eher viel zerging und das sprichwort sagt man soll sich keiner gefahr aussetzen denn man kommt darin um aber in kitty meadows lachenden augen lag ein pfeilscharfer strahl dem nichts von der zitternden Unruhe entging, die sich der Fremden bei dem letzten unterbrochenen Liede bemächtigt hatte. Es entging ihr auch nicht, daß Harriet wie mit einem plötzlichen Entschluß die Lippen öffnete und sie zögernd wieder schloß und, ihre Stimme zu einer Unbefangenheit zwingend, die sie nicht besaß, sagte: »Was ist's mit dem Märchen von Eddystone, Käthchen, von dem du sprachst?« »Es ist lange her«, antwortete Kitty. »Großmutter Besson hat's mir erzählt, als ich ein Kind war. Ich weiß nicht, ob ich es noch kenne.« »Ich bitte dich, sag es mir, und wo du es nicht mehr weißt, wollen wir es uns denken.«